Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt Fragen, die stellen sich ganz einfach, aber die sind wahnsinnig schwer zu beantworten. Da muss man wirklich verdammt viel zusammenbringen, um das einigermaßen zu verstehen. Es geht eigentlich diesmal um ein Phänomen, das Sie alle kennen. Nehmen Sie an, irgendwo in der Stadt gibt es irgendwo ein Sonderangebot, Rabatt, alles rennt hin. Ja, und auf dem Weg zum Geschäft wird man angestoßen, angerempelt, hingeschoben, weggeschoben. Und man hat also verzweifelt zu tun, um irgendwie die Richtung zu behalten. Weil alles stört, alles versucht, einen aus der Richtung zu bringen. Man versucht, die Hindernisse zu umgehen. Das gelingt natürlich nicht. Häufig muss man stehen bleiben, wird dann wieder weitergezogen und so weiter und so weiter. Und dass wir das tun können, hat was damit zu tun, dass wir einen Willen haben. Wir wollen irgendwo hin und deswegen können wir alles Mögliche umschiffen. Aber dass wir das tun können, liegt nur an der Tatsache, dass wir einen Willen haben. Wir können nämlich ein gewisses Ziel vor Augen, alles Mögliche außer Kraft setzen, vermeintlich. Es kostet uns wahnsinnig viel Energie, aber wir können zumindest versuchen. Nun, bei einem physikalischen System, das also keinen Willen hat, sondern nur den Naturgesetzen unterliegt, den reinen Naturgesetzen, ist das ganz anders. Wenn so ein System gestört wird, angeschoben, geschubst, gebremst, weggezogen und so weiter, dann tauchen Kräfte auf, die dieses System unter Umständen gar nicht mehr loswerden. Denn dem natürlichen System ist eines verboten, was wir ja immer wieder versuchen. Im normalen Leben, nicht? Wir haben ja eine Reihe von Gesetzen. Im normalen Leben versuchen wir Menschen natürlich immer mal wieder auf die eine oder andere Art und Weise, um Gesetze herumzukommen. Was uns noch nicht aufgefallen ist, was aber in dieser Sendung eine wichtige Rolle spielt, ist, Naturgesetze kann man nicht umgehen. Naturgesetze kennen kein in dubio pro reo, da gibt es also auch keine Gerichtsverhandlungen oder sowas, sondern Naturgesetze sind immer wirksam, immer und unter allen Umständen. Und deswegen können sich Körper im Kosmos gegen Störungen auch überhaupt nicht wehren. Also kurz gesagt, es geht um die einfache Frage, warum drehen sich Himmelskörper? Ja? Warum drehen die sich? Die drehen sich ja alle. Ja? Warum rotieren Planeten, Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen, möglicherweise sogar Galaxien-Superhaufen und so weiter und so weiter. Und weil dieses Thema so wahnsinnig komplex ist und weil man dazu unglaublich viel erzählen muss, um das zu verstehen, mache ich jetzt an dieses Warum drehen sich Himmelskörper noch ein römisch 1 hinten dran, denn das kann ich nur in zwei Teilen erzählen. Vielleicht brauchen wir noch einen dritten. Wollen wir mal gucken. Ja, warum drehen sich Himmelskörper? Also es drehen sich ja alle Himmelskörper. Ich habe es ja eben schon gesagt. Das ist immer beobachten. Wir beobachten überall, dass sich irgendwas dreht. Wieso? Dreht sich das ganze Universum? Ich meine, das können wir natürlich nur dann verstehen, könnte man nur dann verstehen, wenn man aus dem Universum rausgeht und das ganze Universum von außen betrachtet, um zu gucken, ob sich das Universum in irgendeiner Achse dreht. Das können wir nicht, weil wir sind Teile des Universums, wir können nicht raus. Das müssen wir übrigens bei Gelegenheit auch mal besprechen. Die Geschichte mit den Paralleluniversen soll mal irgendjemand aufschreiben. Da müssen wir unbedingt mal eine Sendung machen. Das halte ich nämlich für eine außerordentlich kritische Entwicklung in der Physik. Aber lassen wir das. Wo war ich stehen geblieben? Genau, bei der Drehung. Also Sie müssen sich vorstellen, der Beginn einer Drehung ist eigentlich eine Nichtdrehung. Also etwas, das sich nicht dreht. Ja doch, also es dreht sich nichts. Überhaupt nichts am Anfang. Nicht? Und was am Anfang ist, ist ja meistens im Universum meistens Gas. Das ist irgendwo eine Gaswolke, die liegt da rum, ja, und es dreht sich nichts, gar nichts. Und so eine Gaswolke ist aber jetzt nicht homogen, also gleichmäßig mit Dichte belegt, sondern was da passiert, das kennt man so ein bisschen von Parteitagen. Nicht? Also im Allgemeinen hat man so eine Schar von allen möglichen Parteitagsabgeordneten, die sind da. Und die warten jetzt drauf, dass der große Vorsitzende kommt. In dem Moment, wo der große Vorsitzende den Saal betritt, ja, versuchen alle, um ihn rumzukommen und behindern ihn in seiner weiteren Bewegung. Ja. Auf die Art und Weise entsteht also schon mal das, was man so anschubsen, es wird also geschubst und gedrückt. Und dieser große Vorsitzende, der kommt also gar nicht weiter vorwärts, sondern wenn der jetzt eine Gaswolke wäre, dann würde der anfangen, sich zu drehen. Weil das Anschubsen in so einer Gaswolke, in so einer Dichte, in so einer kleinen Dichteklumpen, in so einer Gaswolke drin, ja, das Anschubsen geschieht nämlich nie symmetrisch. Symmetrisch würde heißen, die Wolke würde genau in der Mitte getroffen werden. Ne? Bumm. Ne? Dann, wenn sie also von allen Seiten exakt in der Mitte getroffen wird, dann würde sich so eine Gasverdichtung innerhalb einer riesengroßen Gaswolke würde sich nicht drehen. Sobald aber diese Wolke auf der einen Seite ein bisschen stärker angeschubst wird als auf der anderen Seite, fängt sie an, sich langsam zu drehen. Und bei diesen Gaswolken ist es eben nicht so wie im Schlussverkauf oder an einem Parteitag. Ja, da gibt es einen klaren Willen, da will man irgendwo hin. Sondern so eine Gaswolke muss zusehen, wie es nun damit klarkommt, dass dieses Teil etwas bekommen hat, was asymmetrisch ist, nämlich auf der einen Seite so ein Stoß, auf der anderen Seite Stoßen, nämlich diesen sogenannten Drehimpuls. Und beim Drehimpuls handelt es sich um etwas, was für uns Physiker was ganz Besonderes ist. Das ist nämlich eine sogenannte Erhaltungsgröße. Also die erhält sich nicht, sondern die bleibt erhalten. Wenn die einmal da ist, diese Größe, dann kann sie nicht mehr weg. Also die bleibt da in dem System erhalten. Das heißt also, wenn wir jetzt so eine ganz riesengroße Gaswolke vor uns haben, wir hatten eben diese Wolke, dieses kleine Teil, ein bisschen dichter, ja, da kommt also mehr und mehr Material dazu, wie beim Parteitag, immer mehr und mehr versuchen also, um den großen Vorsitzenden herumzukommen, ja, so zieht diese Gaswolke aufgrund ihrer höheren Dichte mehr und mehr Material an, nicht? Wird immer mehr und mehr geschubst. Und dann gibt es noch eine andere und da, so wie es ja auch verschiedene Parteitage gibt, überall gibt es alle möglichen Anstöße, Wegziehungen, Hinziehungen, Wegdrückungen und Hindrückungen. Und jeder dieser Einzelteile hat irgendwie einen Drehimpuls. Der ist völlig unsymmetrisch verteilt. Das eine Ding dreht sich so rum, das andere dreht sich so rum, ein drittes dreht sich so rum und so weiter. Und jetzt betrachten wir nur mal eines von diesen Teilen, denn insgesamt ist der Drehimpuls immer noch gleich null. Weil der eine zeigt hier rein, der andere da rein. Ne? Die beiden zum Beispiel sind eine gerichtete Größe, ein sogenannter Vektor. Ist null. Die beiden zusammen addiert, ist null. Die ganze Gaswolke hat immer noch einen Drehimpuls null, bewegt sich also de facto nicht. Aber dieses eine Teil, das wollen wir uns jetzt mal genauer betrachten, das fängt also an, sich langsam zu drehen und zieht aufgrund seiner höheren Dichte mehr und mehr Material an. So wie dieses Rabattkaufhaus immer mehr und mehr Leute anzieht. Ja, es wird immer schwerer. Wird immer schwerer und schwerer. Und wenn es irgendwann mal unter seinem eigenen Gewicht zusammengefallen ist, dann geht's weiter. Was passiert jetzt? Wenn es anfängt zusammenzufallen unter seinem eigenen Gewicht, ja, diese Gaswolke, die eben von allen Seiten was geholt hat, an Material zusammengeholt hat, dann beginnt diese Wolke ja immer mehr und mehr zu schrumpfen. Die wird ja immer kleiner und kleiner. Und jetzt kommt's. Der Drehimpuls hat was damit zu tun, wie groß so ein Gebiet am Anfang ist. Wenn der Drehimpuls ist eine Erhaltungsgröße, also eine Konstante. Wenn dieses Ding jetzt immer kleiner und kleiner wird, was macht das Ding? Na kommen Sie, es wird schneller. Das ist die Geschichte von den Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern. Sobald die also ihre Arme anziehen, drehen die sich schneller. Ja. Genau das Gleiche passiert nun dieser Gaswolke auch. Die wird nämlich immer schneller und schneller und schneller. So. Der ursprüngliche Anfang von allem war dieses Schubsen und dieses asymmetrische Schubsen. Der Rest ist sozusagen eine ganz eigene Geschichte. Da macht jede dieser Gaswolken macht ihr eigenes Ding. Denn aus so einer kleineren Gaswolke, die ursprünglich aus so einer Riesengaswolke kommt, ja, da wird entstehen, ein Stern wird entstehen. Ja, so einfach geht es ja nicht, denn dadurch, dass dieses Ding also schrumpft und immer schneller sich dreht und dreht, taucht ja eine Kraft auf, die kennt man ja vom Kettenkarussell, ne? Die Zentrifugalkraft, die reißt es wieder nach außen. Also damit diese Wolke zum Stern wird, muss dieser Drehimpuls irgendwie verteilt werden, er muss weg. Ne, wie wird der Drehimpuls verteilt? Auch das kennt man natürlich aus der Fußgängerzone. Wenn man stößt, wird ja Bewegungsenergie, die wird ja praktisch, wie soll ich sagen, in Wärme umgewandelt. Ne? Also wenn man jemanden anstoßt, ich meine, das merkt er nicht. Also jetzt, er merkt es bewegungstechnisch schon, aber er merkt es nicht, dass da die eigene Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt wird. Das merkt man nicht, weil die Energiebeträge so klein sind. Bei einer Gaswolke ist es aber ganz anders. Wenn die nämlich richtig dicht wird, dann fängt das Material an sich zu reiben, genau wie man sich als Fußgänger im Schlussverkauf dann an der anderen Seite reibt. So reiben sich die Gasringe aneinander, so reibt sich das Gas und dabei wird natürlich ständig Bewegungsenergie in Hitze umgewandelt. Und dabei geht nämlich ein Teil des Drehimpulses, der wird nach außen transportiert und innen das Material dreht sich anders, ja, verliert Energie und muss nun auf das Zentrum sich systematisch zubewegen. Auf diese Art und Weise kann also die Gaswolke den Drehimpuls langsam nach außen, wird die nie wieder los, kann sie machen, was sie will. Ne? Kriegt man nicht weg. Ne? Also der Drehimpuls wird nach außen transportiert, aber der innere Teil hat Drehimpuls verloren und kann nun vollständig in sich zusammenfallen. Ja. So weit, so gut. Aber was macht denn der Drehimpuls? Der Drehimpuls ist also jetzt von diesem Zentrum der Gaswolke auf die Umgebung verteilt worden. Wir wissen also jetzt schon mal, warum Sterne sich drehen, ja, aber nicht beliebig schnell drehen. Wenn sie sich zu schnell drehen, würden sie auseinanderfliegen. Also geht's nicht. Dieser Drehimpuls da, der da aber wegtransportiert worden ist, der ist überlebenswichtig. Für Sie, für mich, für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Denn dieser Drehimpuls ist letztendlich dafür verantwortlich, dass tatsächlich um einen Stern herum überhaupt Planeten entstehen können, die dann mit der entsprechenden Energie, Drehenergie, um diesen Stern herumkreisen können. Und nicht nur das, sondern ja, die auch noch einen Eigendrehimpuls haben. Ja, Deswegen drehen sich Planeten, weil die ursprüngliche Gaswolke den Drehimpuls an ihre Umgebung abgegeben hat. Bei der Sonne zum Beispiel ist es ein ganz besonderer Fall. Die Sonne gehört zu den langsamsten rotierenden Sternen, die es überhaupt gibt. Zum Besten zu den Top 5, also zu den langsamsten 5% aller Sterne, die wir kennen. Die Sonne hat so eine sehr niedrige Drehgeschwindigkeit, aber es ist ihr gelungen, 99% des Drehimpulses, den sie mal gehabt hat, an die Umgebung abzugeben. Also an die Kameraden Merkur, Venus, Erde, Mars etc. etc. Die haben nämlich ziemlich viel Eigendrehimpuls, nämlich 99% des gesamten Drehimpulses im Sonnensystem stecken in den Planeten. Das ist der Sonne gelungen, dass das tatsächlich an die Außenwelt abgegeben wird. Dass es sich dabei, nämlich bei der Bildung von sogenannten Scheiben um einen jungen Stern herum, um ein ganz universelles Phänomen handelt, das können Sie auf dem Bild sehen, das ich Ihnen hier zeige. Da handelt es sich nämlich um den Orionnebel. Und im Orionnebel hat man eine ganze Reihe von sogenannten protoplanetaren Scheiben entdeckt. Das sind Staubscheiben, das sind keine UFOs, was Sie hier sehen, sondern das sind Staubscheiben, die das Licht des Zentralsterns total abdimmen. Da kommt gar nichts mehr raus. Was man sieht, einfach nur, dass um den Stern herum sich diese hauchdünnen Scheiben gebildet haben. Und in diesen Scheiben, da werden eines Tages Planeten entstehen, da sind wir uns völlig sicher. Das heißt also, die Vorstellung darüber, wie wir inzwischen längst A ausgerechnet und B eben beobachtet haben, warum sich Himmelskörper drehen, hat damit zu tun, dass es Erhaltungssätze gibt. Den Erhaltungssatz des Drehimpulses ist einer davon. Es gibt einen anderen Erhaltungssatz, ganz wichtig übrigens, immer mal wieder auch für uns Menschen wichtig, ist der sogenannte Energieerhaltungssatz. Der gilt übrigens auch für Außerirdische. Auch der Außerirdische ist in gewisser Weise nur ein Mensch, der mit diesen Erhaltungssätzen irgendwie klarkommen muss. Also ein System zum Beispiel muss Energie zu sich nehmen, um überhaupt überleben zu können. Und auch der Außerirdische, wenn er ein Verkehrsmittel hat, würde merken, dass wenn er in die Kurve geht, dass es eine Kraft gibt, die ihn rauszieht. Auch der Außerirdische wird merken, dass wenn sein Planet sich nicht mehr dreht, dann hat er ein Riesenproblem am Hals. Deswegen ist der Eigendrehimpuls der Planeten so wichtig. Wenn die sich nämlich nicht drehen würden, nicht? Dann würden die ja dem Stern immer die gleiche Seite zuzeigen. So wie der Mond zum Beispiel der Erde immer die gleiche Seite zu. Und was das für ein Planet bedeutet, können Sie sich leicht vorstellen. Eine Seite wird immer aufgeheizt. Ja, und die andere Seite bleibt immer im Dunkeln. Also auf diese Art und Weise wäre das eine Katastrophe. Es würde eine Übergangsschicht geben, klar, aber diese Übergangsschicht würden natürlich Winde wehen, die wären dramatisch. Also summa summarum muss man einfach sagen, die Tatsache, dass es Erhaltungsgrößen im Universum gibt, die ist dafür verantwortlich, dass es uns überhaupt gibt. Ja? Und dass sich Himmelskörper drehen, hat damit zu tun, dass eben nichts wirklich in diesem Universum symmetrisch ist. Gar nichts. Es ist immer ein Anstoßen und ein Schubsen und ein Wegdrücken. Und das passiert eben nicht nur in Gaswolken, das passiert auch in Sonnensystemen. In unserem Sonnensystem zum Beispiel drehen sich ja alle Planeten in einer Ebene, sind also offenbar in dieser Scheibe entstanden. Aber wir wissen von den Planeten, nämlich von unseren Planeten im Sonnensystem, dass die unglaublich viele Einschläge erlebt haben. Die Venus hat einen Einschlag erlebt, die Erde hat einen Einschlag erlebt, aus dem ist der Mond entstanden. Der Merkur hat tierisch einen mitgekriegt, Uranus ist gekippt. Es gab also viele Einschläge noch, auch noch zu der Zeit, als die Scheiben sich längst gebildet hatten. Und daraus entsteht die Rotation dieser Planeten und Sterne. Und warum die Galaxien rotieren und die Galaxienhaufen rotieren, das erzähle ich Ihnen das nächste Mal.